we go on with Christ's kingdom as our inheritance. Heute geht es weiter mit dem Thema das Königreich Gottes, unser Erbe. Christ's kingdom, that is the kingdom of Christ, das is Königreich our inheritance. Von Christus ist unser Erbe. The Lord has been speaking to us concerning our inheritance for some time now. Der Herr hat jetzt längere Zeit mit uns über unser Erbe gesprochen. He want us to know what we inherited from him. Er möchte, dass wir wissen, was wir von ihm geerbt haben. He want us to know what belong to us. Wir wissen, was zu uns gehört. He want us to depend on our inheritance. Er möchte, dass wir uns auf unser Erbe verlassen. Because our inheritance is himself. Denn er selbst ist unser Erbe. Praise the Lord. Halleluja. If Christ is our inheritance, wenn Christus unser Erbe ist, we have to allow him to always do his job. Sollten wir zulassen, dass er immer sein Werk vollbringt. He's supposed to do his job. Er sollte sein Werk vollbringen. You see, he will not disappoint us if he is the one doing the job. We will not be disappointed. Wir werden nicht enttäuscht sein, wenn er derjenige ist, der das Werk vollbringt. If we allow him. Wenn wir es zulassen. Because we are to allow him. He always wants to do it. Denn er möchte das Werk durch uns when tun. He was living, said, I will send you a comforter. Als er hier auf Erden gelebt hat, hat er gesagt, ich werde euch einen Tröster schicken. You see, before he left, he introduced the comforter to us. Er hat uns den Tröster vorgestellt. And said that he will come to us and live in us and live with us. Dieser Tröster wird mit uns leben und in uns leben. This Holy Spirit is our inheritance. Dieser Heilige Geist ist unser Erbe. He belongs to us. Er gehört zu uns. He's a gentleman. Er ist höflich. He is not a dictator. Er ist kein Diktator. He needs invitation. Er braucht eine Einladung. He needs you to invite him to do whatever you want him to do. Er braucht eine Einladung von dir, um das zu tun, was er in deinem Leben tun möchte. You have to be aware that he is always there. Und du musst dir bewusst sein, dass er immer da ist. That he wants to do the job. Merci. Dass er das Werk tun möchte. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If Christ is our inheritance, wenn Christus unser Erbe ist, we are to allow him to always do his job. Müssen wir zulassen, dass er immer sein Werk tut. Praise the Lord. Halleluja. In the natural world, if you have inheritance, in der natürlichen Welt, wenn du ein Erbe hast, let's say money, zum Beispiel Geld, you use the money for your needs. Und du benutzt dieses Geld. It means you use your inheritance for your need. Benutzt dieses Erbe für das, was du brauchst. If that inheritance is money. Wenn dieses Erbe zum Beispiel Geld ist. And it depends on how big the money is. Und es kommt darauf an, wie groß dieses Geld ist. If it can cover everything in your life, you use it according to the proportion of the money. Wenn es alle Dinge begleichen kann, die du für dieses Geld brauchst, wirst du dieses Vermögen, dieses Erbe nutzen, um diese Sachen in deinem Leben zu bezahlen und leisten zu können. If it can, if it's big enough, you can use it for everything that you are in need of. Wenn es groß genug ist, kannst du es für alles benutzen, was du brauchst. And we know that Christ is bigger than everything. Wir wissen, dass Christus größer als alles andere ist. He's bigger than all. Er ist größer als alles. He is enough. Er reicht. For all. Für uns. For us to solve all problems. Um alle Probleme zu lösen. You know, no money can solve all problems. Kein Geld kann Lösung bringen. The natural world they inherit money. Der natürlichen Welt, sie erben das Geld. And no amount of money, no. There's no way the money can be big that it can solve all your problems. Aber es gibt keine Menge von Geld, die deine Probleme endgültig lösen kann. He cannot give you a new life. Es kann dir kein neues Leben schenken. But Christ is solely Christ that he is everything. Aber Christus, er ist alles. He is big enough. Er ist groß genug. He is our inheritance. Er ist unser Erbe. In the natural world, people depend on their inheritance, which if it is money, to solve whatever problem they are facing. In der natürlichen Welt verlassen sich Leute auf Geld, um das Problem zu lösen, was sie vor sich haben. It means the money is there to do his job. Das Geld ist da, um das Werk zu verbringen. Is it to meet your demand? Um das, was gefordert ist, zu lösen. To solve whatever problem that you believe that the money can solve. Das Problem zu lösen. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ is our inheritance, aber wenn Jesus Christus unser Erbe we are to allow him to always do his job. Wenn wir zulassen, dass er sein Werk ständig tut. He is there. Er ist da. Waiting to do his job. Er wartet, um sein Werk zu tun. Praise the Lord. Hallelujah. Christ, last week Sunday we talked about Christ as our fighter. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über Jesus Christus als unseren Kämpfer. He is our fighter. Er ist unser Kämpfer. He is our provider. Er ist unser Versorger. And he is our healer. Und er ist unser Heiler. You see, we talked about two things last week. Maybe we still go into them again today. Praise the Lord. Hallelujah. Christ as our fighter. Christus als unser Let us go to Romans 12. Romans 12. Our inheritance as our fighter. Unser Erbe als unser Kämpfer. Praise the Lord. Hallelujah. That's the reason we don't fight by ourselves. Wir kämpfen nicht für uns selbst. We are not like the Muslims. Wir sind nicht wie Muslime. You see, we are not like all these people that fight for their God. Oder wir wie andere Menschen, die für ihre Götter kämpfen. You see, our God is big enough to fight for us. Unser Gott ist groß genug, um für uns zu kämpfen. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot even fight for our God. Wir können nicht für unseren Gott kämpfen. He is the fighter. Er ist der Kämpfer. Romans 12. Römer 12. From verse 19 to the end. 19 bis zum Ende. He said, dearly beloved, avenge not yourself. Can you see that? Rächt euch nicht selbst. He said, avenge not yourself. Rächt euch nicht selbst. Don't fight. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You stop. Romans 12. We are going to read from verse 19. Okay, let us read from 17. He said, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. In the sight of God, in the sight of all men. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. He's not talking about the good of this world. Es geht nicht um das Gute dieser Welt. The truth of this world. Aber die Wahrheit dieser Welt. But the truth of Christ. Sondern die Wahrheit von Christus. That as Christ came, he said, I am the way, the truth and the life. Wie Christus gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So the truth that we put before all men should be the truth that Christ is the Savior. Die Wahrheit, die wir vor alle Menschen stellen sollen, ist, dass Jesus Christus der Retter ist. That is all about Christ. Dass es einfach nur um Jesus geht. Praise the Lord. Amen. Verse 18. If it be possible, as much as live in you, live peaceably with all men. He said, if it be possible, wenn es euch möglich ist, as much as lives in you, live peaceably with all men. Frieden mit allen Menschen. If it is possible, wenn es möglich ist. Then look at verse 19. It said, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will pay. I will repay, said the Lord. Amen. Amen. The Lord, that is Christ, that is our inheritance, fight for us. Christus, der unser Erbe ist, er kämpft für uns. He is the one that revenge. Er ist derjenige, der sich rächt. We are to always allow him to revenge. Wir sollten zulassen, dass er sich rächt. You see, allow him to fight for you. Zulassen, dass er für uns kämpft. Just as I've said, you know, when you have money as your inheritance. Wenn du Geld hast, hast du ein Erbe. Any, whatever you want to solve with money, you go to that inheritance to solve, so that you are able to solve problems with it. Wenn du dann Geldprobleme hast oder irgendwas bezahlen möchtest, gehst du zu diesem Erbe und nutzt das Geld. So also Christ as our inheritance. Genauso ist Jesus Christus als unser Erbe. You see, we are to allow him to always do his job. Wir sollten zulassen, dass er immer sein Werk verbringt. Don't allow him to be there in vain. Lass es zu, dass er vergeblich in dir ist. He is always there, er ist waiting immer da und to be invited. Eingeladen zu werden. You see, he wants you to invite him all the time. Er möchte eingeladen werden. To be aware that he is there for you. Dass du dir bewusst bist, dass er für dich da ist. He is telling us that we are not to avenge for by ourselves. Wir sollen uns nicht selbst rächen. He said, but give place on Torah, but for it is written, you see, it is written. Es steht geschrieben. You see that vengeance is of the Lord. The Lord, you see, vengeance belongs to our Lord, our inheritance. Our inheritance, you see, vengeance belongs to him. Die Rache gehört ihm. He will recompense. Er vergeltet. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, if your enemy hunger, verse 20, feed him. Instead of fighting. Anstatt ihn zu bekämpfen. Instead of kill him. Anstatt ihn zu töten. Instead of hate him. Anstatt ihn zu hassen. Instead of laugh at him. Anstatt ihn auszulachen. Instead of tell the whole world about anstatt him. Anstatt über ihn zu lästern. Praise the Lord. Hallelujah. Instead, therefore, if your enemy hunger, feed him. Feed him. It's not just feeding with food. Wenn dein Feind Hunger hat, so gibt es all about food. Es geht nicht nur um natürliche Nahrung. Christ, Speise, Christ Nahrung. Is bigger than any food. Aber Jesus ist größer als jede Look at Speise. How they help the poor today. Und die anderen, den Armen heute. How churches help the poor. Wie Kirchen den Armen it's helfen. All about food. Es geht immer um Essen. Because if you give them the natural food, they will be hungry aber again. Wenn du ihnen die natürliche Speise gibst, werden sie wieder hungrig. But if you give them Christ, aber they will never Christus be hungry. Niemals hungrig sein. Just like Jesus told that woman at the well. Wie Jesus zu der Frau am Brunnen gesagt hat. He said, if you drink this water, you will never taste trinkst, any longer of water. Wieder durstig sein. Praise the Lord. Hallelujah. So also we are to learn. You see, our goal is to let them know Christ. Unser Ziel ist, dass sie Jesus Christus erkennen. And not just fill them with the natural nicht nur food. Sie füttern mit der natürlichen Speise. Amen. Amen. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Praise the Lord. Hallelujah. What the world, you know, we have to know that what this world called evil. Wir sollten wissen, dass das, was and what God calls evil, they are two different things. Und das, was Gott bösartig nennt, sind zwei verschiedene Sachen. And also what this world called good. Was diese Welt gut nennt. And what God called good, they are two different things. Ist auch nicht das Gleiche. So when God is talking about evil, wenn Gott über das Bösartige spricht, you have to know what he really means. Musst du wissen, was er wirklich meint. You see, if you are not cooperating, if you are not compromising with the wickedness of this world today, people will call you evil. Wenn du keine Kompromisse eingehst mit der Bösartigkeit dieser Welt, werden Leute sagen, dass du böse bist. You see, the wickedness of this world, that is hating Jesus, not measuring Jesus. Nicht über Jesus zu you know, if you measure Jesus today, people will hate you. Wenn du über Jesus sprichst, werden Leute dich hassen. You see, they will see you as evil. Sie werden dich als bösartig als böse einfach. But just say God. Aber sag, sprich von you Gott. You see, don't just say God. Sag, Gott. He said no. Das reicht. But don't mention Jesus. Aber sprich nicht von Jesus. Because once you now talk about God, you see, you are talking about God of Allah, God of I'm a Christian. You say all this God, you see, you are. But don't say Jesus. Sag nicht Jesus. Because saying Jesus, you are making a difference. Wenn du Jesus sagst, machst du einen Unterschied. Praise the Lord. Halleluja. You see what they call evil, what das they call good, they are so different. Ist einfach nicht gleich. And you are to know all these things, you see, you have to understand them very well. Amen. Amen. Christ as our fighter. Christus als unser Kämpfer. We have read from this very place that he said we are not to fight for ourselves. Wir sollen nicht für uns selbst kämpfen. That he fights for all. Er kämpft für uns. But he gives people time, chance to repent. Weil er gibt uns Zeit und eine Gelegenheit, Buße zu tun. He can give you months, years, to even repent. Er kann dir Monate, Jahre geben, Zeit geben, um wieder umzukehren, Buße But zu tun. He never come late. Aber er ist nicht zu spät. He must surely do his job. Er wird sein Werk verbringen. If you allow him. Wenn du es zulässt. Praise the Lord. Halleluja. Exodus 14:14. 2. Mose 14:14. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Praise the Lord. Hallelujah. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr sollt still sein. He said he will fight for you. Er wird für euch kämpfen. He is a good fighter. Er ist ein guter Kämpfer. He said you shall hold your peace. Sei du still. You see, he will fight for you if you allow him to fight for you. Wenn du es zulässt. Because he is the one that have always been fighting for you. Weil er war derjenige, der immer für dich gekämpft hat. Your hand is not big enough to fight for yourself. Deine Hände sind nicht groß genug, um für dich selbst you zu kämpfen. You see, his hand is bigger than all hands. Seine Hände sind größer als alle anderen. Praise the Lord. Halleluja. He has his own weapon that he uses to fight his battle. Er hat seine eigenen Waffen, mit der kämpft. You see, he has his own, you know, he has his own, he has angels, he has doors that fight for him. He said, you hold your peace. Du sei einfach still. But you hold your peace. You see, you hold your peace and never fight. Sei still und kämpfe nicht. Oh, you need allow your attention to be the Lord. Lass zu, dass deine Aufmerksamkeit auf dem Herrn gerichtet you ist. See, allow your goal to be him alone. Dass dein Ziel er allein allow ist. Your desire to be his own desire alone. Dass all seine Wünsche seine Wünsche praise sind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said the Lord shall fight for you. Der Herr wird für dich kämpfen. Shall hold your peace. Und du halte still. We might be able to go to Judges today. But not all. We are not going because there are some other few things that the Lord gave me to reveal today. Praise the Lord. Hallelujah. In Judges, Richter. You go to Judges. Six. Let us go to Judges 6. Richter 6. Judges 6. After Joshua. Der Herr hat den Kindern Israels ihr Erbe gegeben. You know, after the death of Joshua, nach dem Tod von Joshua, then the Lord started bringing judges upon judges to the children of Israel to deliver them from whatever problem they were having. Hat der Herr angefangen, Richter den Kindern Israels zu geben, die die Kinder Israels von ihren Problemen und von ihren Feinden erlösen. You see, after Joshua, Judah, after Judah, Othniel, after Othniel, Deborah, then after Deborah, Gideon, so on and so forth. You see, he was always bringing somebody to be a judge over them. Es gab immer jemanden, der ein Richter war für sie, um ihnen zu helfen. Praise the Lord. Hallelujah. We have to know that this. The children of Israel, they were a servant to the Lord. Wir sollten wissen, dass die Kinder Israels, sie waren Knechte des Herrn. They were a servant to the Lord. Sie waren Knechte des Herrn. Today we are not servants. Aber heute sind wir keine Knechte, wir sind Söhne. Praise the Lord. Halleluja. You see, if God can fight for his servant. Wenn Gott für seinen Knecht kämpfen kann. How can you see? Just imagine how he can fight for his children. Stell dir vor, wie er für seine Kinder kämpft. Praise the Lord. Hallelujah. What about us as sons? Was ist mit uns als Söhne? If you can fight for your servant, what about your sons? Wenn du für deinen Knecht kämpfen kannst, wie viel mehr kannst du für deinen Sohn, für deine Kinder kämpfen? I will tell you what he did for us. He killed for us. Er hat für uns getötet. He killed for his sons. Er hat für seine Söhne getötet. Praise the Lord. Halleluja. He killed for his sons. Er hat für seine Söhne getötet. Before we go to Judges 6, that is, we are already there. Then let us quickly go to Isaiah 53. Put one hand here and let us go to Isaiah 53 and see where God said, where he killed for his sons. Where he came for us to live. Jesaja 53. Isaiah 53. He was satisfied with the sacrifice. Er war zufrieden mit dem Opfer. Er war zufrieden mit dem Opfer. He killed the sacrifice for all. Er hat das Opfer für uns getötet. Und das ist das größte Erbe, was wir heute haben. Isaiah 53. Ihr bläst. Look at what his son did, what Jesus did for us as he came. Du schau, was Jesus für uns getan hat, als er gekommen ist. He said from verse 2. Vers 2. Well, let's just read from 1. Who have believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He had no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Praise the Lord. Hallelujah. He was ugly so that I'm beautiful. Er war hässlich, damit ich schön bin. You see, I'm so beautiful today. Ich bin heute wunderschön. Why? Because wieso? He is my beauty. Weil er meine Schönheit ist. Praise Amen. The Lord. Halleluja. Verse 3. He is despised and rejected of men. He was rejected so that I will not be rejected. Er wurde verweigert, damit ich nicht verweigert you werde. You see, that is why when people reject me, he never rejects me. Wenn Leute mich verweigern, er verweigert mich niemals. That is why when people reject me, when the world reject me, I don't call it reject. Wenn die Welt mich verweigert, nenne ich das nicht Verweigerung. I don't see it as rejection. Ich sehe das nicht als you Verweigerung. See, I rejoice in the midst ich freue mich in dieser Verweigerung. Because the only rejection I care of is the rejection of Christ. Denn die einzige Verweigerung, die mir wichtig ist, ist die Verweigerung von Christus. I don't want him to reject ich will nicht, dass er mich verweigert. Das ist mir wichtig. You see, he was rejected so that I will never be rejected. Denn er wurde verweigert, damit ich niemals verweigert werde. Praise the Lord. Halleluja. The man of sorrow. He was full of sorrow, er war voll so von Leid, always. Damit ich mich heute freuen kann. See, two people cannot pay the price. Zwei Leute können den Preis nicht bezahlen. He was full of sorrow. Er war voll von Leid. So that I will never be sad. Damit ich heute nicht traurig sein muss. Er möchte, dass ich mich ständig freue. Er möchte, dass ich ständig tanze. Dass ich mich freue. Dass ich Lobgesänge singe. Praise the Lord. Loblieder singe. And acquitted with grief. And to see, he was acquitted with grief. He was full of grief. Er war voll von Leid. So that I will never have any grief. Damit ich nicht leiden muss. Praise the Lord. Halleluja. You see, everything that happened to Jesus happened for my sake. Alles, was Jesus passiert, ist für mich passiert. Everything that happened to him. Alles, was ihm passiert ist. That they all happened for my sake. Ist für mich passiert. So that they will not happen to me. He came to pay the price of whatever the evil of this world are supposed to go through, so that I will not go through them any longer. Denn er kam, um den Preis zu bezahlen, damit ich nicht mehr durch das Bösartige dieser Welt gehen muss. Er hat mich befreit von dieser bösartigen Weltzeit. He freed me from the problems of this world. Er hat mich befreit von den Problemen dieser Welt. You see, the stress, the depression, you see, the disappointment of this world. Then you see all this evil. I'm so free from them. He came to free me from all. Er hat mich davon befreit. Praise the Lord. Halleluja. And we esteem him not. Surely, verse 4, he has bore our griefs. He has bore our griefs. And carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. You see, afflicted of God. You know, he was killed for me. Praise the Lord. Halleluja. You see, a lamb need to be slaughtered for my sake. Ein Lamm musste geschlachtet werden für mich. You see, God's blood need to be shed for me. Das Blut von Gott musste vergossen werden für so mich. That I can be clean. Damit ich heute rein so that I can live a perfect life. Damit ich ein vollkommenes so that I can live a righteous life. Damit ich ein gerechtes Leben I can inherit whatever he left for me. Ich das erben kann, was er für mich zurückgelassen somebody hat. Have to pay the price. Jemand muss diesen Preis bezahlen. Somebody, that somebody is the true und dieser jemand, das ist der wahrhaftige. His blood is thicker than the natural blood. Ist dicker als das natürliche Blut. Praise the Lord. Halleluja. Vers 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it's not we are going to be healed. We are already healed. Yes, wir geheilt werden, wir sind schon geheilt. He took away all the sicknesses and diseases er from diese you. Krankheiten von mir. And he now put him in his own body. Sie auf seinen eigenen Körper. You see, they rush into him. Sind in seinen Körper. And he now he went and nailed everything to the cross. Und all das wurde ans Kreuz so that you'll be free from sicknesses and diseases. And that's why when any visitor comes, wenn ein Besucher kommt, you see, sicknesses and diseases, they don't belong to Krankheit you again. Gehören dir nicht mehr. They are visitors. Sie sind anytime they come, you tell them to leave. Und sie kommen, hast du die Autorität und die Kraft, sie zu verweigern. You have the power and the authority to tell them to leave. Du hast die Kraft und Autorität, sie zu verweigern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 5 again. It said, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. You know, God allowed everything to happen to him. Gott hat zugelassen, dass ihm all das widerfährt. Because somebody needs to pay the price of sin. Preis der Sünde bezahlen. You see, somebody, God hates sin. Gott hasst die Sünde. And somebody has to pay the price of sin. Niemand muss den Preis der Sünde zahlen. Then he now killed Jesus, so that we can now inherit Jesus. Er hat Jesus getötet, damit wir Jesus erben können. Like he said in verse 4, you see, he said it was meeting of God. Jesaja 53, 4. He said he was smitten of God and afflicted. Can you get it? Praise the Lord. Er wurde bestraft und geschlagen. He allowed it. Er hat es zugelassen. Because he knows that without him we can never be saved. Er weiß, dass wir ohne ihn niemals gerettet sein können. It is not even Satan that defeated that killed Jesus. Nicht der Teufel hat Jesus getötet. Praise the Lord. Halleluja. Satan cannot even kill. Can he kill our God? Teufel unseren Gott töten? He cannot. You know, God just he shed his blood for us. Gott hat sein Blut für uns gegeben. He loved us so much. Er liebt uns so sehr. And he hates those sins. Und er hasst die Sünde. And so he wants to wipe all the sins away. Deswegen hat er die Sünde hinweggewaschen. And he needed a lamb to do it. Er brauchte ein Lamm, um das you zu tun. You see, the natural man cannot solve it. Der natürliche Mensch kann das nicht. Because no natural blood can pay the price. Man kann natürliches Blut den Preis bezahlen. But now God's blood. Aber jetzt Gottes Blut. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. You see, the payment of our sin was die Bezahlung upon him. Unserer Sünde lag auf ihm. The payment of our peace. Die Bezahlung unseres you see, peace between you and God. Frieden zwischen dir und Gott. You see, somebody have to pay the price. Dafür muss jemand zahlen. So that there is no more war between you and God. Damit kein Krieg mehr herrscht zwischen you dir see, und Gott. You see, their mind, you see, they are so that they will get, you know, after the fall of Adam, you see, there was now war between God and man. Nach dem Sündenfall gab es Krieg zwischen Mensch und Gott. But Christ came. Aber Jesus Christus ist then gekommen. He now said that the payment of our peace was upon him. Die Bezahlung unseres Friedens liegt auf ihm. And with his stripes we are healed. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. You see, the beating that he was beaten, he, any time any sicknesses or diseases come into your body, you know, they are not supposed to, they are illegal to come into your body. But if they find a way into your body, you are to remind yourself of his stripes. Wenn Krankheit in unseren Körper gelangt, müssen wir uns bewusst sein, dass diese Krankheit dort nicht hingehört und dass wir schon geheilt sind durch seine Wunden. You see, his stripes, we are healed. Durch seine Wunden sind wir schon geheilt. We are healed. We are not going to be healed. We are healed. Wir werden die Heilung nicht empfangen, sondern wir sind schon geheilt. Because Jesus paid the price of your of all the sicknesses and diseases. Weil Jesus den Preis dieser Krankheiten bezahlt hat. You now inherit good health. Du erbst, du hast jetzt deine diese gute Gesundheit. You now inherit life without sicknesses and diseases. Du hast ein Leben ohne Krankheit geerbt. You know he said the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. John 10:10. In Johannes 10:10 lesen wir, dass der Dieb gekommen ist, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. He said, but I have come to give you life. Aber Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. A life that is not of sicknesses and diseases. Ein Leben, was nicht voll von Krankheit ist. A life that is so perfect. Ein vollkommenes Leben. He says it's not just a life, but abundant life. Nicht nur ein Leben, sondern ein vollkommenes Leben. Overflow life. Ein Leben. You know when Jesus comes in, he comes in with everything he has. Wenn Jesus kommt, kommt er mit allem, was er hat. And what's light comes in, darkness must go with everything wenn das Licht kommt, it belongs muss die to Dunkelheit. Him. Weichen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 6. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Can you see it? He said the Lord. He did not say Satan. Here. Can you see that, you know, if God can, in Old Testament, he was always fighting the battle for his servants. Im Alten Testament hat er immer für seine Knechte gekämpft. But now he killed for us. Aber jetzt hat er für uns getötet. Praise the Lord. Halleluja. Jesus was killed for us. Jesus wurde für uns getötet. Not even by Satan. Nicht vom Teufel. Here he's saying, he said, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Can you get it? That is not Satan. Daddy, thank you. He is the one. Erstjenige. That he is the one. He is the only one. Er ist der Einzige. He was oppressed. And he was afflicted. Verse 7. Yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. Verse 8. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked. You see, all this he did because of me. All das hat er wegen mir getan. He suffered all this because of me. All das, er hat das alles erlitten. So that I can inherit victory. Damit ich den Sieg erben. So that I can inherit enjoyment. Damit ich den Genuss erben kann. So that I can inherit a life, abundant life that he came for. Leben im Überfluss erben kann. You see, after the fall, you see, there was no more abundant life. Denn nach dem Sündenfall gab es kein Leben mehr im Überfluss. No more perfect life. Da gab es kein vollkommenes no Leben more victorious life. That Jesus brought to us. Erfolgreiches Leben mehr. Aber Jesus Christus. You see, he gave us now our inheritance. Hat uns sein Erbe gegeben. That we are to inherit everything he came to give us. Und dieses Erbe ist einfach alles, was er für uns getan hat. And he was the rich in his death. And with the rich in his death, because he had done, let me read from verse 9, please. And he made his grave with the wicked. And with the rich in his death, because he had done no violence. Neither was any deceit in his mouth. Yet he pleased the Lord to bruise him. Can you see it? It's not Satan that bruises him. Nicht der Teufel, der zerschlagen. Can you see? So he said, please the Lord to bruise him. Es hat den Herrn gefallen, ihn zu zerschlagen. You know, judges, you know, judges. He was from one judge to others. He was always sending them to now raise them up to now deliver the children of Israel. Wenn wir in das Buch von Richter gehen, lesen wir, wie Gott immer wieder neue Richter ausgebildet hat, die für die Kinder Israels kämpfen und versuchen, Frieden zu bringen und Gerechtigkeit wiederherzuholen. You see, Joshua, Judah, Othniel, you see, Deborah, you see, Gideon, you see, from one after the other, you see, they were always coming. Einem Richter zum anderen. You see, to save them, to now deliver them. Kinder Israels from their enemy. Von ihren Feinden. But today, the Lord came for us. Heute hat der Herr für uns gebetet. He killed the lamb. Er hat das Lamm geschlachtet. He shed the blood. Er hat das Blut vergossen. So that we are free forever. Damit wir heute für immer frei sind. You see, our freedom is not temporary freedom. Unsere Freiheit ist nicht permanent freedom. Kurze Zeit, eine lebte Zeit, sondern sie ist ewig. Praise the Lord. Verse 10. He said, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. The Lord put him to grief. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Where thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge shall by shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the Lord cared for us. Der Herr für uns getötet. He cared for us. Er hat für uns getötet. You see, that is greater than what he was even giving them, giving to Joshua, giving to Judah, giving to Deborah, and so on and so forth. Das ist größer als das, was er all den anderen Richtern in der Vergangenheit gegeben hat. If he could fight the enemy for his children, for his servant then. Wenn er damals für seine Knechte kämpfen konnte. What about us, his sons? Was war mit uns, seinen Kindern? He killed for us. Er hat für uns getötet. He killed the lamb for us. Er hat das Lamm für uns getötet. Praise the Lord. Halleluja. In Judges 6, verse 1. Richter 6, Vers 1. He said, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Medieter 7 Jahre lang. And the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. You see, the children of Israel, they were always, you see, from after, they never live in blessing. Sie haben nicht im Segen gelebt. They were always living from one miracle to another. Can you see it? Sie haben gehorsam gelebt. Sie haben immer von Wunder zu Wunder gelebt. That is the life some of us are living today. Das ist das Leben, was einige von uns leben. The life of living from one miracle to another. Von Wunder zu Wunder. We always wanted is the life. You see, God did not create us for miracles. Aber Gott hat uns nicht für Wunder erschaffen. He created us for his own blessing. Für seinen eigenen Segen erschaffen. Because in miracle you have to be in crisis to need a miracle. Denn wenn du wirst immer erstmal ein großes Problem brauchen, damit du ein Wunder brauchst. He created us never to have any crisis in our life. Er hat uns erschaffen mit dem Gedanken, dass wir niemals in Krisen geraten. You see, the life Jesus gave us is not the life of crisis. Das Leben, was er uns geschenkt hat, ist kein Leben von Krisen. So we are not supposed to be living from one miracle to another. Wir sollten auch nicht von Wunder zu Wunder leben. Just like the children of Israel here. You see, here in verse 6, he said they did evil in the sight of the Lord. Sie taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. You see, it was always from one evil to another. Einer bösen Tat zu lassen. And once the Lord delivered them, they now rest for some time. After some time, they go back to that evil again, to start another evil. Nachdem der Herr sie erlöst hat, ihn verziehen hat, ihn vergeben hat von dem einen Bösen, geraten sie schon wieder in das nächste Böse. There was no permanent rest for them. Es gab keine unendliche, ewigliche Ruhe für sie. They never have permanent rest. It was always, you see, just some years. Immer nur einige Jahre. Then they now go back to the old evil. Sie wieder zurück zu ihren alten, bösartigen Wegen. He's just reminding us of our lives today. Und das erinnert uns an unser heutiges Leben. How we love to go up and down. Wir lieben, hoch und runter zu gehen. You see, this very minute we can be of the Lord. In dieser Minute können wir the next minute, you see, anything can happen. You know, Satan, he's a roaring lion looking for who to devour. Der Teufel ist ein Löwe. Er brüllt und sucht nach Opfern. He's looking for somebody to open the door for him. Der ihm die Tür öffnet. That's so that he can come in and now do his job. Damit er reinkommen kann und sein Werk. To steal your joy. To steal your peace. To steal your, you know, whatever the Lord has given you. Dir das wegnehmen kann, was der Herr dir gegeben hat. You know, Isaiah 53 said he was sorrow. He was full of sorrow, so that you are never sad. Er war voll von Leid, damit wir nicht voll von Leid. But today we are always up and down. Aber wir sind immer im Hoch- und Tiefleben. Because Satan, you see, has his own plan. Weil der Teufel seinen eigenen. He wants his. He is also knocking as Jesus is knocking. Genauso wie Jesus klopft, klopft auch der Teufel. You see, Jesus is always knocking. That allow me to help you in whatever decision you want to take. Jesus möchte dir helfen in deinen Entscheidungen. He's knocking not just on the door of the unsaved, also on our door. Er klopft nicht nur an die Tür der Ungläubigen, sondern auch an der Tür der Kinder Gottes. If you are already saved, allow me to help you to take decisions. Wenn du schon erlöst bist, wenn du schon mein Kind bist, lass dennoch zu, dass ich Entscheidungen für dich treffe. He's always there knocking. Denn er ist immer da. So also Satan is always there also knocking. Und genauso der Teufel leider immer anklopft. You see, who will you open the door for? Wem wirst du die Tür öffnen? Whoever you yield yourself to will be your master. Wenn du dich hingibst, der wird auch dein Meister sein. Praise the Lord. Halleluja. There was no rest for God's children. Es gab keine Ruhe für Kinder. That is for the kingdom, for the children of Israel. Die Kinder Israels. They never live in God's blessing. Sie haben nicht im Segen des Herrn gelebt. But from one miracle to another. Aber von Wunder zu Wunder haben sie gelebt. In Judges 4, look at Judges 4. Richter 4. Vers 1. It says, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead. Als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder was Böse war in den Augen des Herrn. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said when Ehud was dead, you see, one of the judges, you see, he said the children of Israel did another evil. Die Kinder Israels haben schon wieder etwas. They were never far from evil. Sie waren nicht weit weg vom Bösen. Evil was so close to them. Das Böse war ihnen immer so nah. But Satan opened, knocked at the door, they opened immediately. Wenn der Teufel an der Tür geklopft hat, you see, we read in Judges 6:1 that they did evil. Here, Judges 4:1. You see, he said, and the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead. Let's go to Judges 2. Verse 8. He said, and Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Praise the Lord. Hallelujah. Look at where they buried him. Verse 9. He said, and they buried him in the border of his inheritance, in Timnath Heres. In the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gash. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Da gruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, in Timnath Heres, auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Look at verse 11 of Judges 2. He said, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim Can you see it? Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Can it remind you of your life today? Erinnert dich das an dein Leben? How you today you are so happy. This morning you are so happy. The next morning you see nobody. You are unpredictable. Du bist unberechenbar. You see, you are nobody can understand you. Keiner kann dich verstehen. Praise the Lord. The children of Israel. You know, when they were after doing evil, the Lord delivered them to be punished. And after that punishment, they have gone through that punishment for years upon years. They now cried unto the Lord again. And the Lord sent deliverer. Because you have not sent judges to now deliver them from that problem. And immediately they are happy. They are rejoicing. They are singing. They are praising of God. But after some time, they are forgotten again. They are back to the evil life again. It was always temporary. Ja, nachdem sie Gott missachtet haben, wurden sie von Gott bestraft. Und als sie in der Bestrafung waren, haben sie Gott angefleht, die Bestrafung von ihm zu nehmen. Als er sich dann über sie erbarmt hat und die Bestrafung von ihm genommen hat, haben sie sich gefreut und den Herrn wieder angebetet. Aber nach einer Zeit sind sie wieder zurück zu den anderen Göttern gegangen, haben wieder andere Götter angebetet. Und so ständig war dieser Kreislauf da von Bösartigkeit, von Sünde und von Undankbarkeit. You know, you wonder why things are not happening beautifully. Und wundern uns, weshalb die Dinge nicht Satan knows that you are not here, you are not there. Aber der Teufel weiß, dass wir nicht hier sind. He knows that's a matter of time before you are provoked. Zeit, bis wir wieder before you are being offended again. Wieder zornig sind. He knows that it's a matter of time. And your body also know that. That's why when you speak to your body, he reacts. Are you sure of what you are saying? Because I know that you are of the Lord now. But can you remain of the Lord? Du sagst zwar, dass diese Schmerzen aus mir herausgehen sollen, aber deine Worte hinzu. Please, can you write to them so that they can put it so that we'll be hearing. If not, they will not. So that they can form through here also, please. Eh? Verse 11 of Judges 2. Vers 11, Richter 2. From verse 11. He said, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. And they forsook the Lord. Verse 12. The Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. You know, he said he will not forsake us. Gesagt, er wird uns niemals so verlassen. Also he doesn't want us to forsake him. Genauso will er auch nicht, dass wir ihn verlassen. Here they forsook him. Hier haben sie ihn verlassen. You know how many people have forsaken the Lord today? Wie viele Leute verlassen den Herrn? They forsook him. They just turned away from him. Sie wenden sich von ihm ab. Praise the Lord. Halleluja. You see, we are offended because of the truth. Einige waren verärgert wegen der Wahrheit. You see, some they don't even want the truth at all. They just a taste of a little bit, then they are out. Einige wollen die Wahrheit gar nicht. Praise the Lord. Halleluja. He said they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Here he brought them out of the land of Egypt. But today he died for us. Er hat sie aus dem Land der Ägypter herausgeführt damals, aber heute ist er für uns gestorben. You see, for today, you know, then it was bringing them out of the land of Egypt. Damals war es das Wunder, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. That was it was just like a temporary victory. Das war wie ein temporärer. But for us, the sons. Aber für uns Kinder. He died for us. Er ist gestorben. That's a permanent victory. Das ist ein ewiger Sieg. Praise the Lord. Halleluja. You see, what we have is greater than what they have. Ist größer als was sie haben. He said, I'm followed other gods. Do you know how many times we follow other gods? Wisst ihr, wie oft wir anderen Göttern folgen? Anytime you reject Jesus, wenn wir Jesus verweigern, you are following other gods. Folgen wir anderen Göttern. Praise the Lord. Halleluja. Of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. Amen. Amen. Ah. Can you understand it? And they forsook the Lord, verse 13, and served Baal and Tarot. And the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them. Can you get it? Dann brannte der Zorn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsrum, so dass sie von ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. He hates sin. Mein Gott hasst Sünde. He hates sin. Er hasst Sünde. You know, anytime you reject him, anytime you open the door for Satan to come in, he hates it. He's not enjoying it. Den Teufel Tür öffnest, um in dein Leben hineinzugelangen. Er hasst, Gott hasst das. You see, we thank Jesus for coming to pay the price. Wir danken Jesus, der gekommen ist, um den Preis für uns zu bezahlen. We thank Jesus for coming to pay the price for us. Den Preis für uns zu bezahlen. You know, we could have even been like these people today, that was always he always hand over them to their enemy to deal with. Wir hätten auch so wie diese Leute hier sein können, die dann, nachdem wir Böses getan haben, immer wieder bestraft werden von Feinden, von anderen Menschen, deswegen getötet werden. But today, if you open the door for Satan, he will come and do his job. Und heute, wenn du den Teufel die Tür öffnest, wird er dich zerstören. And he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. They will be beaten. Sie wurden geschlagen. From left to right. Links you see everywhere beaten and be defeated. Sie wurden besiegt. Because they forsook God. Weil sie den Herrn den Rücken gekehrt haben. Praise the Lord. Halleluja. So, can you help us to read 15? Was sie auch unternahmen. Was sie auch unternahmen, um sich zu verteidigen, der Herr ließ es ihnen misslingen. Sie gerieten in große Bedrängnis, so wie er es ihnen angekündigt hatte. Da berief der Herr Männer zu Führern seines Volkes, die es aus der Gewalt der Feinde befreiten. Sie wurden Richter genannt. Aber auch auf die Richter hörten die Israeliten nicht, sondern warfen sich fremden Göttern an den Hals und beteten sie an. So kamen sie bald wieder von dem Weg ab, den ihre Vorfahren gegangen waren. Damals hatten die Israeliten sich noch an die Gebote des Herrn gehalten. Doch nun taten sie, was sie wollten. Praise the Lord. Hallelujah. He said, whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. He hates evil. Er hasst das Böse. Somebody that loves is going to hate. Jemand, der liebt, wird auch hassen. You see, God's children, if you love, you are going to hate. Die Kinder Gottes, weil wir lieben, müssen wir auch hassen. You know, today, the Christianity, you know, that's Christianity is all about loving everything. Das Christentum ist immer über, wir lieben alles. You see, love, compromise, love, whatever they are doing. Ich liebe das, was die Menschen you see, accept whatever they are doing. Akzeptiere alles, was sie Jesus hated evil. Aber Jesus hat das Böse. God hates evil. Gott hasst das Böse. You see, if not, you know, when he came, the Pharisees, you know, how he said, woe unto you, Pharisees. Siehe euch, Pharisäer. Because of the evil they were in. They were never ready to submit to God. They see themselves as the savior. You see, for the Pharisees, it was not about lying or stealing. Can you get it? It was not about lying or stealing or fornication. It was God, Jesus was not about that. Jesus ging's nicht darum, Jesus. Look at what Christianity they are about today. It's about lying, fornication. Natürlichen Sünden. Jesus was called a friend of prostitute. Aber Jesus wurde ein Freund der Sünder genannt. Because the prostitute believed that he needed a savior. Geglaubt haben, dass sie einen Retter brauchen. They believe they need a savior. Sie einen Retter brauchen. That's why they follow Jesus. But the Pharisees, they wanted to kill him. They hated him. Because they believe they can save themselves. They don't need a savior. Retten können, dass sie keinen Retter brauchen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Verse 15 again. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. Evil. What the Lord call evil? Das, was der Herr böse ansieht. He's not even lying, stealing. Ist nicht das Lügen oder He's rejecting him. Das ist Jesus zu verweigern. He's hating him. Ihn zu hassen. He's ignoring him. Ihn zu ignorieren. It's because you cannot steal or lie or kill until you reject Jesus. Du kannst nicht stehlen, lügen, töten, einen, erst wenn du anfängst, Jesus Christus Stück für Stück zu verweigern. Today Christianity is all about lying, stealing, and you see, killing. You see, they never see rejecting Jesus as the real sin. Im Christentum ist die Sünde einfach immer nur die natürliche Sünde, das Stehlen, das Lügen, das Unzutreiben, aber sie erkennen nicht die wahrhaftige Sünde, nämlich Jesus Christus zu verweigern. Jesus never wore the prostitute. Jesus hat nicht die Prostituierten. He did not ward. He did not ward them. Er hat nicht sie gewarnt. They're the Pharisees. Die Pharisäer. Praise the Lord. Halleluja. Can you get it? Amen. Amen. As the Lord has said, and as the Lord has sworn unto them, and they were greatly distressed. He will not violate his word because of anybody. Er wird wegen niemandem sein Wort missachten. He told Adam, if you eat the fruit, you will die. You will surely die. I will make sure you die. Ich werde sicherstellen, dass du stirbst. I will make sure you die. It's not Satan that said, I will make sure you die. But the true God hat ihn das versprochen. That if you eat the fruit, dass wenn du von dieser Frucht isst, I will make sure you die. Wirst du sterben. verse 16. Nevertheless, the Lord raised up judges, which delivered them out of the hand of those that spoiled them. You know, he's a merciful God. As they cried unto him. You see, he always sent a deliverer. Erlöser geschickt. He raised up a judge. Er hat Richter aufgestellt. That will not deliver them from that spoiler. And yet, they would not hearken unto their judges. But they went a whoring after other gods. Just like today. Genauso wie heute. Just like today. You can preach whatever you du want predigt, to preach. Egal wie lang, wie you see, the next minute something is happening. Schon wieder irgendwas. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and bowed themselves unto them. They turned quickly out of the way which their father walked in. Obeyed the commandment of the Lord, but they did not so. Verse 18. And when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judges and delivered them out of the hand of their enemies. You know, when the Lord raised you a pastor, a preacher. Wenn der Herr einen Richter bringt, Pastor bringt. You know, he raised a friend that is of the Lord for you. Oder er weckt Freunde des Herrn. That is to be there for you. Die da sein sollen für dich. He said, they never obeyed the judges. Aber sie haben den Richtern nicht zugehört. They never hearkened unto the judges. So also, you know, we reject whatever message the Lord is sending to our friends or our preacher or our pastors to us today. Wir verweigern die Botschaft, die Kinder Gottes für uns haben oder die Pastoren für uns haben. Praise the Lord. Halleluja. He's just talking about how things are today also. Er zeigt uns einfach, wie die Dinge heute laufen. And when the Lord raised them up, Judges, verse 18, then the Lord was with the judge. The Lord is always with whoever he raises up. Der Herr ist mit der Person, die er erweckt hat. Praise the Lord. Halleluja. And I thank him that he is always with us. Und ich danke ihm, dass er immer mit uns ist. You see, he is always with us today. Er ist immer mit uns. He is always with me. Er ist immer mit mir. He is always with you also, God's children. Praise the Lord. Halleluja. And deliver them out of the hand of their enemies all the days of the judges. For it repented the Lord because of their groaning by reason of them that oppressed them and vexed them. And it came to pass when the judges was dead that they returned and corrupt themselves more than their fathers in following other gods to serve them. and to bow down unto them. They cease not from their own doings, nor from their stubborn ways. Can you get it? Praise the Lord. You see, that's why then there was no rest for them. Don't you want to rest? The Lord wants to give us a permanent rest. Jesus should be our permanent rest. But today are we resting? Instead of resting, we are just laboring. Just like, just like them, those people here, the old, you see, how they labor and labor. You see, it's from one miracle to another. Always looking for judges to deliver them. To save them out of whatever problem they put themselves. And the anger of the Lord was hot against Israel. And he said, because that these people have transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not hearkened unto my voice, I also will not henceforth drive out any from before them of the nation which Joshua left when he died. Praise the Lord. Hallelujah. There is inheritance for us. Es gibt ein Erbe für uns. Christ is our inheritance. Christus ist unser Erbe. Christ came with everything he had. Christus kam mit allem, was er hat. With all his belongings. All sein Besitz. He came into our life. You see, to live in us. So that we can enjoy. God wants us to enjoy life. There is no enjoyment today in the world. You see, the world is full of fear. They don't know what future is all about. They don't know what is going to happen next. Praise the Lord. But God wants us to enjoy. He's pleased when he sees us enjoying. And that is why whatever blessing he blesses us with, it is not vanity upon vanity. Can you get it? The blessing of the Lord is not vanity upon vanity. It is your own blessing. That is not blessing from Christ. That is not his desire. That is vanity upon vanity. Wenn es dein eigener Besitz ist, wenn es dein eigener Segen ist, dann ist es nichtig. Aber wenn es sein Segen ist, dann ist es nicht nichtig. We might go there later. Let me continue from here. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it was always from one judges to another. Immer von einem Richter zum anderen. And from one evil to another. Von Bösen zum Bösen. From one evil to another, and a judge is coming to deliver them. Richter zu Richter. Ah. Bis wieder aus dem Straße rausbringst. Joshua, Judah, Ehud, you see, Othni, Deborah, then also Gideon. Praise the Lord. Hallelujah. In Judges 5, look at Judges 5. Richter 5. Verse 7. Vers 7. This is Deborah. He said, the inhabitants of the villages cease. They cease in Israel until that I, Deborah, arose. That I arose a mother in Israel. Es fehlten Führer in Israel. Sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. One of the judges is called Deborah. Deborah. We will not talk about her today. Praise the Lord. Hallelujah. Deborah rose to judge, to save the children of Israel. Praise the Lord. Properties for inheritance. Besitz für das Erbe. You know, the blessing of the Lord. When Jesus came into your life, he came with all his belongings. You see, all his victory, all his joy, all his peace, all his sensual properties, you see, even homes, cars, everything, money. He came with them. For this world, with Geld, with Autos, with Häusern, with Speise, with Kleidung. Ah, Exodus 29. 2. Mose. Exodus 29. 29. Praise the Lord. Help me to read, Jenny, help us to read from 1 to 6. 2. Mose 1, 2, 1, 2, 3. Das ist aber die Verordnung, die du befolgen sollst, um sie zu heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Nimm einen Jungstier und 2 makellose Widder, sowie ungesalztes Brot und ungesalzte Kuchen, mit Öl gemischt und ungesalzte Fladen mit Öl gesalzt. Aus Feinmehl vom Weizen sollst du alles machen. Und lege es in einen Korb und bringe es in den Korb da zusammen mit dem Jungstier und den beiden Widdern. Dann sollst du Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und mit dem Obergewand zu dem Ephod, auch mit dem Ephod und dem Brustschild, und du sollst den Gürtel mit dem gewirkten Gürtel des Ephod und setze den Kopfbund auf sein Haupt und hefte das heilige Diadem an den Kopftuch. Praise the Lord. Then let us go to 2 Chronicles. 2. Chronik. Here, King Asa got what he wanted, but not from God. Praise the Lord. Hallelujah. He got what he wanted, but not from God. König Asa hat das bekommen, was er wollte, aber nicht das, was Gott für ihn wollte. When the Lord, anytime the Lord comes into your life, wenn der Herr in dein Leben kommt, he brings victory. Bringt er Sieg. He brings whatever you are in need of. Bring dir das, was du brauchst. You see, you are to follow his ways. Du solltest to be able to now achieve whatever he wants you to achieve. Du das erreichen kannst, was er für dich möchte. And whatever you achieve in his ways, was du auf seine Weise erreichst, it is not vanity upon vanity. Ist nichtig. Before we go into this Exodus 29, let us go to 2 Chronicles 16. 2. Chronik 16. Verse 4. Here. He said, "And Ben-Hadad hearkened unto King Asa, and sent the captains of his armies against the city of Israel, and they smote Ijon, and Dan, and Abimeah, and all the store city of Naphtali." Here, King Asa, we will not spend time to read it. There are many. You see, King Asa was in need of something. König Asa brauchte etwas. He did not desire the things of the Lord. Er hat sich aber nicht den Willen des Herrn gewünscht. He desired the things of himself, what he wanted. Er hatte eigene Wünsche und Bedürfnisse. And he got it. Und er hat sie bekommen. Praise the Lord. Halleluja. Then from here now, let us go to Psalm 78. Psalm 78. Psalm 78. From 17. 17. So you will help us to read from 17. To 22. 17 bis 22. Aber unsere Vorfahren sündigten weiter gegen Gott. Den Höchsten dort in der Wüste lehnten sie sich gegen ihn auf. Sie forderten Gott heraus und verlangten von ihm die Speise, auf die sie gerade Lust hatten. Voller Misstrauen fragten sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Den Felsen hat er zwar gespalten und das Wasser floss in Strömen heraus, aber kann er auch Brot herbeischaffen, kann er für sein Volk Fleisch auftreiben? Als der Herr das hörte, wurde er zornig. Sein Zorn entflammte über Israel wie ein zerstörendes Feuer. Denn sie glaubten ihm nicht und rechneten nicht mit seiner Hilfe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Yea, they spake against God and said, can God furnish a table in the wilderness? Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to inherit everything he came for. Er möchte, dass wir alles erben, wofür er gekommen ist. He wants us to see them in our life. Er will das in unserem Leben sehen. He wants us to enjoy everything. Dass wir alles genießen. You see, whatever he has given us, they are not vanity upon vanity. They are inheritance. Das ist ein Erbe. The Lord's inheritance is not vanity upon vanity. Das Erbe des Herrn ist keine Nichtigkeit. Then he said, you know, they tempted him in so many ways. Sie haben ihn versucht. They provoke him. Sie haben ihn provoziert. In their heart and in their words. Und in ihren Worten. You see, can God do it? Kann Gott das tun? You see, doubting him. An ihn gezweifelt. Can he deliver me? Kann er mich helfen? Can he give me the right person? Kann er mir die richtige You see, how can he feed me? How can he provide? Wie kann er mich satt machen? When I'm not doing it the way the natural world are doing it. Wenn ich nicht so tue wie die anderen. How can he be the provider when I am just sitting here just reading the Bible? Wie kann er der Versorger sein, wenn ich einfach nur hier sitze und die Bibel lese? How can I have my mate when it's just all about the gospel? Wie kann ich meinen Ehepartner haben, wenn es einfach immer nur um das Evangelium geht? No relationship with any man. Ich habe keine Beziehung mit einem Mann. No, you see, we don't talk together. Wir You see, how can God do it? How is it possible? This is the same thing they are with them. It's the same thing that we are also doing there. You see, that we had after them, he said, that's 19. 18. He said, and they tempted God in their heart by asking it for their loss. Yea, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? You see, they never see him doing the job. Sie haben nicht erkannt, dass er zu allem in der Lage If ist. If you cannot believe him, how can he do it through you? Wenn du ihm glauben kannst, wie kann er es dann durch dich tun? To Romans 7. If you do not believe in your heart, how can he do the job through you? Wie kann er dann das Werk vollbringen durch Then verse 20, behold, he smote the rock, that the water gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Praise the Lord. Hallelujah. You see, can you see how without him? I know he gave us a house. But can he give me a mate? Can he give, you know, the greatest miracle is to be saved. Aber das größte Wunder ist, errettet. If he can do the greatest, how can he not do the least? The greatest is that you are now a child of God. You know how difficult for it. It was before you now became a weißt child du, of God. Das war, ein Kind Gottes zu Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob And anger also came up against Israel. He hates to see us doubting him. Whatever he has told you, believe him, trust him. Trust him. Keep on trusting him. Praise the Lord. I know he was able to do this, but can he do this? It's wrong. He's not enjoying it. The Bible says he created us for his own enjoyment. For his own pleasure. Für seinen eigenen Genuss erschaffen. Do you know how he enjoys us? Wisst ihr, when we trust him. Wenn wir ihm vertrauen. When we depend on him. When we rely on him. When we trust him and trust him. You provoke him to do more than enough. For all that victory is you to come out. Führst du ihn dazu, mehr zu tun, als er überhaupt tun möchte? You know, when the three Hebrew boys provoke him. Als die drei hebräischen Jungs ihn provoziert haben. You then trust in him. Im Vertrauen. And then that trust pleased him so much. That his fire was with them. Hat ihm so gefallen, dass er sogar im Feuer mit ihm. Praise the Lord. You see, when Daniel pleased him, when Daniel trusted him, you want us to provoke him. Er trust ihm mit Vertrauen. Trust him. That's what he wants from you. Das will er. Praise the Lord. Well, until you trust him. Erst wenn du ihm vertraust. Trusting him is I never go back. Ihm zu vertrauen bedeutet niemals zurück. Then trusting him is over for the world. Ist vorbei für die Welt. Praise the Lord. In trusting him is if he says if Jesus says yes, nobody can say no. Dann kann niemand nein sagen. Praise the Lord. I don't know how he's going to do it, but I know he is a fixer. Aber er stellt alles zusammen. I know that he is the one to make it. Right? Er macht es richtig. You see, I don't know. That man don't know how he's going to do it. I don't know because if I just reason it, it's impossible. Weil für mich, ich kann es nicht zusammen. But with him, all things are possible. Mit ihm ist alles möglich. That's what Jesus said. He said, with man it is impossible. But with God, all things are possible. Alles möglich. Praise the Lord. Amen. There should be no fear at all. There should be no doubt. Es sollte keine Zweifel geben. He wants you to provoke him. Er möchte es für ihn. He needs, you know, the inheritor. We inherited Christ and Christ's properties. Wir haben Christus und seinen Besitz geerbt. We inherited Christ and his belongings. Wir haben Christus und seinen Besitz. You see, one of his belongings is the Holy Ghost. Und einer dieser Besitztümer ist der Heilige Geist. And when he was going, he introduced the Holy Spirit to us. Als er gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. As I said, he will now. We are going to inherit him. And he will be our comforter. Wir werden ihn erben, er wird unser Tröster sein. You see, a lot of things he said he was going to do. Vieles wird er für uns tun. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22. Because they believed not in God and trusted not in his salvation. They believed not in God, they trusted not in his trust. He needs your trust. Er braucht dein Vertrauen. He walk in trust. Er arbeitet durch Vertrauen. He needs your trust. Er braucht dein Vertrauen. Daniel trusted him. Daniel hat ihm vertraut. And you know he was and he always do his job through his trust. Und er tut sein Werk immer durch sein Vertrauen. Praise the Lord. Halleluja. He said, because they believe not in God and trusted not in his salvation. You know, we always see our flesh. Wir sehen immer unser Fleisch. We always see how the world sees. Wir sehen immer so, wie die Welt sieht. We reason how this world reasons. Wir denken so, wie die Welt denkt. We see how they see. Wir sehen so, wie die Welt sieht. We know. Daddy, thank you. Praise the Lord. Amen. He said that because they believe not in God, he wants us to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. You see, you cannot rest without trusting him. Ohne ihm zu vertrauen. You see, trusting him is your rest. Ihm zu vertrauen ist deine Ruhe. Once you not trust him, wenn you are resting. Ruhst du dich auf. He gives you rest. He gives you rest. Ruhe. Once he comes to you trusting him, he gives you rest. Wenn es darum geht, ihm zu vertrauen, gibt er dir Ruhe. He said, because they believed not in God and trusted not in his salvation. Though he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven, Vers 24. 24. And had raised down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven. Verse 25. Man did eat angels' food. He sent them meat to the full. Praise the Lord. That you have it does not mean it is from the Lord. No, weil das heißt es nicht, dass es vom Herrn ist. We are in 2 Chronicle, where Asa had what he was looking for. Wir waren eben in der 2. Chronik, wo König Asa das bekommen hat, was er wollte. But it was not from the Lord. Das war nicht vom Herrn. So also here, you see, these people, they are getting something from God himself. Diese Leute bekommen etwas von Gott. But it was not from God. Was war nicht von Gott? I don't know if you can understand it. Praise the Lord. Hallelujah. People think that everything that is from God is from God. Leute denken, dass alles, was von Gott ist, von Gott ist. Our inheritance is supposed to be from God. Unser Erbe sollte von Gott sein. But it is not everything that is from God that is from God. Aber nicht alles, was von Gott ist, ist von Gott. Without Christ, you can't be rich. Ohne Christus kannst du reich sein. The blessing of the Lord make us rich. Der Segen des Herrn macht uns and reich. And added no sorrow. Do you know that? Fügt kein Leid. Without Christ, you can have children. Ohne Christus kannst du auch Kinder bekommen. We know of unbelievers that have children today everywhere. The blessing of the Lord makes us rich and added no sorrow. Und fügt uns kein Leid. And we know how their children kill them. Wir wissen auch, wie ihre eigenen Kinder sie töten. They give their blame, sorrows upon sorrow. They, Leid they bring Leid to them. Bringen ihre Kinder. Praise the Lord. Halleluja. But the blessing of the Lord. Der Segen des Herrn. Make us rich. Macht uns reich. No sorrow. Und bringt kein Leid. You see, you have to desire what he desires. Wir sollten uns das wünschen, was Gott. Stop desiring what he doesn't desire for you. Wünsche dir nicht das, was Gott sich. Don't force him to give things to you. Zwing ihm nicht, dir Dinge zu. Just geben. Like here, they force him to give them manna from genauso heaven. Genauso wie sie ihn hier gezwungen haben. It was not his desire to give them manna. Zu geben, es war nicht sein Can Wunsch, you get das it? Zu geben. But he gave them. Aber er hat ihnen das but gegeben. It was evil. Aber es war bösartig. Can you get it? People will not see it as evil to the Christianity. Yeah, it's from God. If it's from God, then it must be good. It's not everything from God that is good. Because it is not his own desire for you. Can you get it? He said, without Christ, you can't even live long. Denn ohne Christus kannst du auch ein langes Leben führen. You say you can live long. Du kannst lange leben. You see, to live long is our inheritance. Langes Leben ist unser Erbe. He wants us. You know, Adam and Eve, you see, they lost their inheritance when they sinned. Adam und Eva haben ihr Erbe verloren, als sie gesündigt haben. They could no longer live forever. Sie konnten nicht mehr für immer but leben. Our inheritance is back to us aber unser now. Erbe ist zurück. Our inheritance is back to us now. Unser Erbe ist zurück. We cannot live long. Wir können jetzt für you lange see, leben. We are going to live forever. Wir werden für immer leben. Without Christ, you can't even live long in the natural world. Und auch ohne Christus kannst du lange leben. But what shall it profit a man if he gain the whole world? Was bringt es dem Menschen, wenn die ganze Welt what shall it profit a man if he live 150 years, 200 years, and lose his soul? Can you get it? Am Ende seine Seele verliert. You see, God, can you what can it profit a man if he live thousands of years on earth here and lose his soul? Wer tausende von Jahren lebt, seine Seele verliert. You know how long we are going to live in heaven? Wisst ihr, wie lange ihr it's forever. Im Himmel leben werdet, für immer. How we are going to live with Christ forever? Christus leben wirst, praise the Lord. Halleluja. How long are you going to live here on earth? Wie lange wirst du hier auf Erden? Praise the Lord. The reason I'm going to say, no matter what, I will not go back to the world. Das ist der Grund, habe ich sagen. Das habe ich niemals wieder zurück in die Welt. If you don't have it, whatever I have, whatever I even desire to have. Was ich mir wünsche, nicht habe. How long am I going to live here? Wie lange werde ich hier leben? But I choose living with him forever. Aber ich entscheide mich dafür, für immer mit Jesus zu leben. And you must not have Christ for your marriage to be good, according to this world's goodness. Du musst auch nicht Christus haben, damit du eine gute Ehe führst. You know, people compare their marriage with others. Leute vergleichen ihre Ehen mit anderen. Yeah, the word of God is your marriage. Aber Gottes Wort ist deine Ehe. You see, Satan is their marriage. Der Teufel ist ihre Ehe. They might even be going to church. Sie gehen vielleicht in Gemeinde. You know. Oh, Daddy. Look at the children of Israel here. Guck dir die Kinder Israels an. The Lord gave them food. Let me read it up to that place, you see. Go to it again. Psalm 78. Psalm 78. From verse 25 now. 25. A man did eat angels' food. He sent them meat to the full. That is God himself. He sent them meat to the full. He hat dieses Brot gegeben. He caused an east wind to blow in the heaven. And by his power, he brought in the south wind. He rained flesh upon them as dust, and fasting fowls like as the sand of the sea, food everywhere. Überall essen. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitation. So they did eat, and were well fed. Praise the Lord. Hallelujah. They were well fed. For he gave them their own desire. Do you see it? He gave them their own desire, but not the Lord's desire. Er hat ihnen ihre eigene Begierde gegeben, aber nicht seine eigene. Though all this, they are coming from him. Obwohl das alles von ihm kommt. But it was not his own desire. Es war nicht sein eigener Wunsch. He was only satisfying their desire. Er hat einfach nur ihre Begierde gestillt. You know, in marriage, in having children, in having riches, you know, don't allow it to be your desire and not the Lord's desire. Wenn es das Familie, Ehe, Kinder bekommen, all diese Sachen geht, lass nicht zu, dass es deine Wünsche geht. Verse 30 said, they were not entangled from their lust, but while their meat was yet in their mouth, the wrath of God came upon them and slew the fasting of them and smote down the chosen men of Israel. For all this they sin still and believe not for his wondrous work. Therefore, their days did he consume in vanity, and their years in trouble. Praise the Lord. Though he is the one that gave them those food. Auch wenn er der Versorger ist. But they never enjoy it. Die you know, today people will argue it with you. Once the Lord gives you anything, it's good. Wenn der Herr dir etwas gibt, ist es gut. You know, allow him to give you his own desire. Aber dass er dir seine eigenen Wünsche. Don't force him to give you the manners. Zwing ihm nicht die Manners zu geben. It is not all things that come from him. Nicht alles kommt von ihm. That are from him. Nicht alles, was von ihm ist, kommt auch von ihm. He gave them their desire and not his own desire. Er hat ihnen ihre Wünsche gegeben und nicht seinen Wunsch. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, once he gives you his own desire, wenn er dir seinen eigenen Wunsch gibt, it is not vanity. Es ist nicht nichtig. Upon vanity. But once it is now your own desire, it is vanity upon vanity. Dann ist es nichtig, dann ist es vergänglich. If it is his own desire, it is the blessing of the Lord. Es ist der Segen des Herrn. The blessing of the Lord is never vanity upon vanity. Und der Segen des Herrn ist nicht vergänglich. Praise the Lord. Halleluja. Jesus came into our life. Jesus kam unser Leben. And he brought all his property. Und er hat all seinen Besitz. So that we inherit all. Damit wir alles erben. Let us go back to Judges. Richter. Praise the Lord. Halleluja. Judges 3. Richter 3. Judges 3. Praise the Lord. Verse 30. Vers 30. The children of Israel, they were never in the blessing of the Lord. Die Kinder Israels waren niemals im Segen des Herrn. They were always going from miracle to miracle. Die gingen immer von Wunder zu Wunder. Because they were always going from crisis to crisis. Weil sie immer von Krise zu Krise gelebt haben. They were always, it was always from one evil to another. Von einem Bösen zum nächsten Bösen. You know how many times we go from one evil to another today. Wisst ihr, wie oft wir von Bösem zu Bösem gehen? We can see praises here today. Wir können heute hier loben. Immediately we leave here, wenn wir weg sind, something else. Singen wir etwas anderes. You see, how is your relationship with people? Wie ist unsere Beziehung mit Menschen? Are you, you know, how do you handle people? Wie gehst du mit Menschen um? You know, let us read verse 30 of Judges 3. It says, so Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest 40 years. The had rest for some time. Sie hatten 80 Jahre lang Frieden. But our rest supposed to be permanent. Unser Frieden sollte eigentlich für immer sein. You see, our inheritance supposed unser to be permanent. Für immer sein. We are supposed to enjoy it. Wir and keep on enjoying es it. We are supposed to live and never be sick. Ohne Krankheit leben. There's something because of the way of our lives today. Den Wegen unserer Leben. You see how we open the door for Satan in several ways. Wir den Teufel die Tür öffnen. You know, the victory is always temporary. Der Sieg ist immer nur für eine bestimmte Zeit da. You know, the blessing of the Lord that you have today is supposed not to be sorrowful. Aber der Segen des Herrn sollte nicht mit Leid verbunden sein. It's supposed to make you rich and there should be no reich sorrow. Ohne Leid. But today we know how our lives are today. Heute wir wissen, wie unsere Leben sind. How today, right now we are happy. Heute sind wir glücklich. We are rejoicing. Wir freuen uns. Can we continue rejoicing continuously? Aber können wir uns weiterhin freuen? And without allowing the door to be open to other things. Except Christ. He said he gave them rest for some time. Er hat ihnen Ruhe gegeben für eine gewisse Zeit. You see, until they enter into another evil. Bis sie wieder in ein anderes Böse, bis sie wieder in das nächste Böse eingegangen sind. What we inherited is supposed to be permanent. Das, was wir geerbt haben, sollte in Judges 5, if you go to Judges 5 also. Richter 5. Verse 31. 31. He says, so let all your enemies perish, O Lord. But let them that love him be as the sun when he goes forth. Please look at it, pray. Go forth in his might, and the land have rest 40 years. Mercy, can you read it? So müssen alle deine Feinde umkommen, O Herr. Die aber ihm dienen sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgehen in ihrer Macht. Wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Rest is our inheritance. Die Ruhe ist unser Erbe. You see, if Christ is your inheritance. Wenn Christus dein Erbe ist. You see, rest should be your inheritance. Sollte die Ruhe dein Erbe sein. That is why he said, come unto me and I will give you your inheritance. Rest. Und ich werde euch euer Erbe geben, eure Ruhe. He said, you will not rest. Ihr werdet euch aufgeben. Our rest should be. Unsere Ruhe. Our rest should not be like their rest. Sollte nicht sein wie die Ruhe dieser You know, their rest was not permanent. Ihre Ruhe war nicht für immer. Our rest supposed to be forever today. Because Jesus is forever with us. Aber unsere Ruhe soll für immer sein, weil Jesus für immer bei uns ist. If you look at their rest was always here and there, you Aber see. Die Ruhe, der ist Before until they enter, they go into evil again. Ist wieder das nächste Buch. In Judges 6. Judges 6. Let us go to Judges 6 again. Vers 1. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of the Midian. 7 years. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see that their rest was never permanent? Ihre Ruhe war nicht für immer. You see, rest is our inheritance today. Ruhe ist unser Erbe heute. And it's supposed to be permanent. Sollte für immer sein. Our rest should be forever. In Deuteronomy 30, verse 19. He said, choose to rest. Entscheide dich für die Ruhe. If God says, choose me, wenn Gott sagt, he's just telling you, choose me so that you can rest. Sagt er, entscheide dich für mich, damit du dich ausruhen kannst. You choose if you will rest. Du entscheidest, ob du dich ausruhst. Choose me to rest. Entscheide dich für mich, damit du dich ausruhst. And in Matthew 11, 28, Christ said, he will give you rest if you choose him. Matthäus 11, 28, da sagt Jesus, er wird dir Ruhe geben, wenn du dich für ihn entscheidest. Deuteronomy 13, 19 said, if you choose me, wenn du dich für mich entscheidest, you choose rest. Entscheidest du dich für choose die me to rest. Then in Matthew 11, 28, he says, he will give you rest. Er wird dir Ruhe geben, if you choose me. Wenn du dich für ihn entscheidest. His rest for us is our... He is our rest. Er ist unsere Ruhe. He is to labor and you are to rest. Er sollte arbeiten und du solltest dich ausruhen. He is to labor. Er arbeitet. We were in Romans 12. Where he said, vengeance belong to me. Die Rache gehört mir. I am the one to do the job. Ich werde arbeiten. But you are to rest. Und du sollst dich ausruhen. And he is, you know, in Isaiah, we were in Isaiah 53. Wir waren auch in Jesaja 3. He really labored for us. Jesus hat für uns gearbeitet. You see, if you read Isaiah 53, you can see how he labored for Jesus us. Jesus für uns gearbeitet. Praise the Lord. Amen. He is no longer laboring now. Er arbeitet jetzt nicht. He is not resting. Er ruht sich aus. He is seated at the right hand of the Lord. Er sitzt oh God. Praise the Lord. Amen. You know, Isaiah 53 tells us how he labored for us. In Jesaja 53 steht, wie er für uns gearbeitet hat. He really labored for us. He has labored very hard for us. Er hat für uns gearbeitet. He is now resting. Er ruht sich jetzt aus. He also wants us to rest like him. Er möchte auch, dass wir uns can you get it? He wants us to rest like him. Wir sollen uns wie er ausruhen. The only fight left for us today is fighting to rest. Der Kampf, der noch übrig bleibt, ist der Kampf, sich auszuruhen. You see, the only fight left for us today is fighting to rest. Sich auszuruhen. Fight the good fight of faith to rest. Den Kampf des Glaubens zu kämpfen. The only labor that is left for us is Hebrew. Let's go to Hebrew 3. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly go through it. Hebrew 3. Hebräer 3. From verse 16. Abato, can you help us to read 16 from verse 16 to the end of Hebrew 3? Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten, wegen des Unglaubens. Praise the Lord. Hallelujah. For some, when the hard head, the provoke habit, not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom swore he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? Praise the Lord. Hallelujah. Rest is our inheritance. You want us to rest. Möchtest, but if you do not allow him to be all, also nicht zulassen, dass er alles ist. You cannot inherit it. You cannot experience it. That kannst rest. Diese Ruhe nicht erfahren. He wants us to rest like him. Wir sollen uns ausruhen wie er. And verse 18, and to whom swore he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Verse chapter 4 from verse 1. Let us therefore fear lest a promise be left us of entering into his rest. You see, the only fight we now fight today, der einzige Kampf, den wir jetzt kämpfen, is fighting to rest. Kämpfen, uns auszuruhen. Fighting to believe him. Ihm zu glauben. What is rest? Was ist Ruhe? We have to know what rest is. Wir müssen wissen, was Ruhe bedeutet. What is rest? Was how do we rest? Wie ruhen wir uns aus? God's children does not know how to rest. Kinder Gottes wissen nicht, wie man sich ausruht. They will say they are resting. Sie ruhen sich aus. But they are full of worries. Aber sie sind voll von Sorgen. You cannot rest when you are worried. Wenn du dir Sorgen machst. Can you get it? Praise the Lord. Amen. There are two types of rest in Christ's kingdom. Es gibt zwei Arten von Ruhe. The Bible said that if we rest, he will give us rest. Wenn wir uns ausruhen, wird er uns Ruhe geben. If we rest, he will give us rest. Wird er uns Ruhe geben. Hebrews 4:11. Look at verse 11. Hebräer 4:11. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fail after fall after the same example of unbelief. You know, we are to labor to rest. Wir müssen darum kämpfen, uns auszuruhen. He said we are to labor to believe. To believe zu is glauben, to rest. Zu glauben heißt, sich if you really believe, you will rest. Glaubst, wirst du dich ausruhen. If you really believe, resting it is not you that no longer have a relationship with God. Ruhe bedeutet nicht, dass du deine, dass du keine Beziehung mehr hast. You just forget about the word of God. Dass du Gottes Wort vergisst. Resting is Ruhe bedeutet trusting God. Gott zu vertrauen. It is believing an God. Ihn zu glauben. That no matter what, you so are no longer worried. Passiert, du machst dir keine Sorgen mehr. Praise the Lord. Halleluja. We are to know how to rest. Wir müssen wissen, wie wir uns ausruhen. Resting to rest upon his finished work. Sich auf sein fertiges Werk. Like Psalm 37 says, in Psalm 37 because of time, we cannot finish this very place. That is Hebrew 4. Please, you can read it on your own. Hebrew 4, 1 to the end. It talks about the rest of the Lord. Es geht um die Ruhe des Herrn. You see, the rest that we inherited, that he wants us to rest. Amen. Amen. Psalm 37. Let us quickly go there. Psalm 37 from verse 5. Psalm 37. Then commit your way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. He said, trust also. You are to trust him. Vertrau auf ihn. Trust him that he has done. He has worked for you. Dass er schon für dich gearbeitet hat. Trust him that he is the one that labor for you. Dass er derjenige ist, der für dich gearbeitet hat. Trust him that by strife you are already healed. Durch seine Wunden wurdest du geheilt. Verse 6, and he shall bring forth your righteousness as the light, and the judge and your judgment as the new day. Rest in the Lord. He wants us to rest in Christ. Er möchte, dass wir uns auf den Herrn rest Christus in Him. Verlassen. How do you rest in Him? By believing. Wir uns Christus aus, wenn wir glauben. How do you rest in the Lord? By trusting Him. That's how you rest. Vertrauen. How to rest in the Lord. So ruhen wir uns im Herrn he aus. He said, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself because of Him who prospereth in His way. Because of the man who bringeth wicked devices to pass. You know, we compare ourselves to them. Wir vergleichen uns mit ihnen. You see, that is what he's saying. I'm about to help us to read verse 7. Halte still den Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Was muss ich denn sagen? Praise the Lord. Hallelujah. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself because of Him who prospereth in His ways. You know, they prospereth in their ways. And not the ways of the Lord. Auf ihren Wegen, aber nicht auf den Wegen des Herrn. They may buy a house in their own way. They have good cars in their own way. Auf ihre Weise. They have, you know, their marriage, the celebration, everything. Ihre Ehe, so, you know, the good is always, the people, the world see it perfect. Für die Welt ist es but in their own way. It's because Weise. Of man who bringeth wicked devices to pass. Those who reject Christ. Die Christus verweigern. They always do it in their own way. Die tun es auf ihre Weise. It's not the ways of the Lord that is their ways. Ihre Wege sind nicht die Wege des Herrn. Cease from anger and forsake wrath. Fret not yourself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Evildoers, those that forsake the Lord, die den Herrn those that reject the Lord, die den Herrn verweigern, know what evildoers, the meaning of that very Übeltäter word, evildoers. Evildoers. Übeltäter. You know, the Lord wants us to be there for everybody. Der Herr will, dass wir da sind für jeden. Don't choose to hate people. Entscheide dich nicht, Leute zu hassen. You can hate sin. Du kannst die Sünde hassen, the people. Aber nicht Menschen. You know, and he said, if you have respect for a person, you have committed a sin. Wenn du Menschen respektierst, hast du Sünde begangen. You know, you are to accept anybody. You know, please, whoever come into the house of God, accept them. Wer auch immer in das Haus Gottes kommt, akzeptiert die Menschen. Respect them. Respektiert sie. Welcome them. Heißt sie willkommen. Be there for them. Sei da für sie. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if people come here today, we are to be there for them. Wenn Leute hier hinkommen, sollten wir da sein für if sie. People come into the Bible studies, you see, kommen, they don't know them before and they are there. Please accept them. Wenn es Fremde sind, be there for them. Seid da für don't sie. Ignore them. Don't reject them. Ignoriert sie nicht, verweigert sie nicht. Don't, you know, if you have respect for a person, it's evil. Wenn du Leute respektierst, ist das bösartig. Why are you choosing them? Weshalb why are you dying for them? Because of Christ. Wegen Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You see, there are a lot of evil that we still do today. Es gibt so viele knowing and unknowing. Dinge, die wir immer noch tun, ob wissen oder unwissen. You see, we are to know that if we are not there for our for others, wenn wir nicht da sind für you andere, see, for Christ's sake, um Christus I'm not saying that you compromise with them. Whatever evil they are doing. You see, but be there for them. Be ready to bring them in. Paul said, I become like them so that I can win them to come in. Paulus sagt, ich werde so wie sie, damit ich sie gewinnen kann. You see, you come to them, no. What I hate in people is when they don't want the truth. Das, was ich hasse, ist, wenn Menschen die Wahrheit nicht wollen. Praise the Lord. Halleluja. I love people, but once I see somebody that does not want the truth, wenn ich jemanden sehe, der die Wahrheit that nicht is will, what drives me away from people. Das hält mich von Menschen fern. You see, because I cannot go to hell for anybody. Weil ich kann für niemanden in die Hölle gehen. Whoever does not want the truth, I take my leave. Wer die Wahrheit nicht will, den muss ich verabschieden. Praise the Lord. Halleluja. You have to open the door for everybody. Du musst jedem die Tür öffnen. Open the door for everybody to come in. Öffne den Menschen die Tür. Don't discriminate. Hab keine Vorurteile. You see, don't pick and choose who you want to love. Entscheid du dich nicht für wen let the Lord choose for you. Lass uns der Herr für dich entscheiden. Choose for Christ's sake. Um Christus willen. Evil doers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. You know, there was a time people welcomed angels into their home. You know Abraham. Can you remember Abraham? Abraham zum Beispiel. You know the angels that destroyed, you know, that went to destroy Sodom and Gomorrah. Die Engel, die Sodom und Gomorra zerstört. They came to Abraham as visitors. You know, can you remember that? Abraham als Besucher. You know, our angels can come to your house. Engel können sprechen. As a woman or as a man. Als Mann oder als Frau. We don't just drive them out. Or we don't pick and choose, you see, because you don't know them before. Oder weil du sie nicht kennst, wirst Can you understand? Praise the Lord. Schlecht umgehen. You see, we are to choose for Christ's sake. Wir sollten uns für Christus entscheiden. Abraham did not know that they were even angels. Aber wusste nicht, dass es Engel He welcomed visitors. Er hat Besucher einfach. He just chose to welcome visitors. Er hat einfach. Let us choose to welcome visitors. Er war einfach herzlich zu den you Menschen. You see, here in this church, we don't want you to just make it like it's just close up. Diese Gemeinde soll nicht einfach ein geschlossener oder privater Club sein. That we don't want others to come in. Wir wollen nicht, dass andere Leute It should be open. Soll offen sein. That people should come in. It's not good when you are in heaven alone. Es ist nicht gut, wenn du allein im Himmel bist. Allow others to also come in. Lass uns andere auch. I rejoice when I see new people coming. Ich freue mich, wenn neue Leute kommen. Because I welcome them with my whole heart. Because I know I want us to I want all of us to be there on that day. I want them to inherit what Christ came for them. Praise the Lord. It is selfish when you discriminate. Es ist selbstsüchtig, wenn wir Leute diskriminieren. Amen. We are to labor to rest upon his finished work. Wir sollten darum kämpfen, uns auf sein fertiges Werk auszuruhen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 10 of Psalm 37, let me quickly read. And yet a little while, the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. You see, they can't prosper today. Sie können heute Erfolg haben. You can see, you see them. You see what they have bigger than what you have today. Das, was sie haben, ist größer, he said, yeah, but it is for just a short time. Aber es ist nur für eine Those that reject Christ. Die Jesus verweigern. I pity them so much. Mitleid mit diesen Menschen. Praise the Lord. Halleluja. But the meek shall inherit the earth. He talks about inheritance here. Erbe. He said, we are to inherit the earth. Wir sollen die Erde erben. And shall delight themselves in the abundance of peace. The wicked plotted against the just, and gnashed upon him with his teeth. The Lord shall laugh at him, for he said that his days is coming. You know, the Lord is always laughing when people are fighting, want to fight his children. Wenn Leute ihre Kinder He's just laughing because they are fighting him and not his children. Weil bekämpft, diese Leute bekämpfen ihn und nicht seine Kinder. You know, when I hear the news that people are against me, wenn ich höre, dass Leute gegen mich against sind, the church, gegen die Gemeinde, I don't even care if the church is closed. Das ist mir nicht mehr, es interessiert mich, ob die Kirche geschlossen because ist. I'm not in charge of this church. Weil die Kirche the Lord is in charge. Der Herr He said, vengeance belong to me. Die Rache ist yeah, the vengeance does not belong to me. Die Rache gehört nicht mehr. It's not me, it's him. Er so he is the one to fight for himself. Er kämpft für ihn. Praise the Lord. Halleluja. The wicked plotted against the just. You see that in verse 12. Jenny, can you help us to read verse 12? Der Gottlose hält Kehle aus gegen den Gerechten, mit den Zähnen. You know, the wicked can even be the churchgoers. Die Gottlosen können sogar die Kirche. You see, our parents, friends, you see, they fight us, you see, children, they fight, you see. The Lord, he said, verse 13, the Lord shall laugh at him, for he seeth that His days is coming. Is coming. The wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy. The poor. The poor is not, are not those without money. Da geht's nicht um das Finanzielle. Can you see it? He's not the poor. You know the poor. When religious, they are talking about the poor today. They talk about Africa. In der Religion über die Asien spricht, geht es um die dritte Weltländer. You see, that is the third world. You see, that's what they call the poor. The Bible, when the Bible talks about the poor, it's talking about those that choose him. Wenn die Bibel über die Armen spricht, you see, those that choose him. Die sich für ihn entschieden if you choose him instead of your mother, you are the poor. Für deine Mutter. If you choose him because instead of this world system, you are the poor. He said the wicked, you see, the poor is not those without money. He's not those without food. ohne Essen, ohne Geld. The natural will see those without money. Die natürlichen werden denken, dass die Armen, die ohne Geld sind, those without food. Die ohne Essen. Those that are crossing the sea to come to Europe, they are not the poor that the Bible talks about. Aber das ist nicht das, worüber das Wort spricht. The poor are those that choose Christ instead of the world, this world. Die sich für Christus entscheiden, statt für diese Welt. They are those that the Lord sees as the poor. Das sind die Armen. Praise the Lord. Halleluja. The wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy and to slay such as be of upright conversation. Their soul shall enter into their own heart and their bones shall be broken. You know how people fight us here in this church. So die Leute uns ziehen sehr gemein. How there are so much against he said their soul shall enter into their own heart. Ihr Schwert wird in ihr eigenes and their bones shall be broken. Ihr Bogen wird zerbrechen. Praise the Lord. Amen. Amen. A little, verse 16, a little a righteous man heart is better than the riches of many wicked. Daddy, thank you. Then verse 17, for the arms of the wicked shall be broken, but the Lord uphold the righteous. He is our inheritance. Er ist unser Erbe. We are to allow him to uphold the righteous. We are to allow him to uphold it, to uphold us. Wir sollten zulassen, dass er uns stützt. You see, we are to allow him to protect us. Dass er uns schützt. We are to allow him to be the provider. Dass er unser Versorger ist. We are to allow him to be the healer. Dass er unser Heiler ist. Rest upon the Lord. Praise the Lord. Ruhe dich auf zum Herrn aus. He gives us rest. Er gibt uns Ruhe. In 2 Chronicles, maybe we will close with that. Amen. What's the time? Praise the Lord. Hallelujah. You cannot believe and be worried at the same time. Du kannst nicht glauben und dir Sorgen machen zur remember gleichen Zeit. That our inheritance unser Erbe is rest. Ist die Ruhe. Is believing him. Ist an ihn zu glauben. Is trusting him. Ihn zu vertrauen. Is Christ himself. Das ist Christus and selbst. It is our rest. Das ist unsere Ruhe. 2 Chronicle 15, 15. 2 Chronik 15, 15. And all Judah rejoice at oath. Are we there, please? For they have sworn with all their heart and sought him with their whole desire. They sought him with their own desire. Sie haben ihn ihrem eigenen Willen gesucht. You see, how to sort the Lord with your own desire. Wie wir den Herrn suchen mit unserem ganzen. Give it to me or not, it's you alone. Ob du mir das gibst oder nicht, Herr. If I have it or not, it doesn't matter. like the three Hebrew boys, if the Lord save us or not. Die drei hebräischen Jungs, ob sie uns... You know, they're not seeking with your desire. Er hat, they want to be saved. Mit ihrem eigenen, mit but ihrem they're eigenen not seek him. They seek him with their own desire. Sie haben ihn gesucht mit ihrem eigenen Willen. If you save us or not. Ob du uns rettest oder nicht. Doesn't matter. Ist egal. Praise the Lord. Hallelujah. Know how to seek the Lord with your own desire. If I have that whatever the desire is or not, I don't care. All I care for is you alone. Nicht egal, ob ich diesen Wunsch bekomme oder nicht bekomme, sondern das, was mir wichtig ist, bist du, Jesus Christus. And they sought him with their own desire, and he was found of them. Like the three Hebrew boys was found of them. You see, of him. You see, the Lord. You know, once you not seek him with your own desire, wenn du ihn suchst mit deinem Willen, you will surely find him. Du wirst ihn auch finden. He will surely be there. Er wird da if sein. If you seek him, if you know it is no longer about whatever it is, wenn es sich um diese Sachen geht, sondern um ihn allein. And he was found of them, and the Lord gave them rest round about. You see, he is to give us rest. Er soll uns Ruhe geben. You see, you are. To rest in him. Du sollst auf ihn ausruhen. How? By choosing him. Wie du dich für ihn entscheidest. By trusting him. Und ihm vertraust. By believing him. An ihn glaubst. And he is to give you rest. Und to rest. For God's children. Es gibt zwei Ruhen für uns. Praise the Lord. Halleluja. You cannot believe and be worried at the same time. Du kannst nicht glauben und in Sorge sein zur gleichen Zeit. Just like you cannot be in faith and be in fear. Du kannst nicht gleichzeitig im Glauben sein und in der Angst. There is provision in rest. Es gibt eine Versorgung in der Ruhe. There is peace in rest. Es gibt Frieden in der Ruhe. There is rest in rest. Es gibt Ruhe in der There Ruhe. There is joy in rest. Es gibt Freude There in der is Ruhe. Healing in rest. Es gibt Heilung There in der is Ruhe. Protection in rest. Schutz in der Ruhe. There is restoration in rest. Wiederherstellung in der Ruhe. There is no fear in rest. Es gibt das Mut in der Ruhe. Fear may want to come in. Die Angst will vielleicht reinkommen. You see, fear may want to come in. Die Angst will vielleicht reinkommen, aber geht zum Glauben. Anytime fear comes in, wenn die Angst kommt, it is time to ist pray. Zeit, know that the Lord is just telling you, it is time to es ist pray. Zeit zu beten. It is time to rejoice es ist in Zeit, the Lord. In dem Herz it is time, you see, to kick out any fear. Es ist Zeit, die Angst zu beseitigen. The Prince of Rest said, he will give us rest if we give him. Our body. Der Friedensfürst, der Ruhefürst, hat uns gesagt, dass er wird uns Ruhe geben, wenn wir ihm unsere Last geben. If we believe, we will rest. Wenn wir glauben, werden wir uns auch ausruhen. Without rest, no ohne Ruhe gibt es keinen Sieg. Praise the Lord. Halleluja. And he also said, please, let me quickly say this. He said, beware of this war system. Nimmt euch im Acht vom System dieser Welt. You see, no heart is work in Christ's kingdom. Wisst ihr, wie Dinge im Königreich Gottes funktionieren? He said, the way of this war system. Nimmt euch im Acht vor dem System dieser Welt. Ah, Daddy, thank you. I will say it. You know in number 13. 4. Mose 14. They came with evil report. Sie kam mit einem bösartigen Bericht. This evil report was the natural report. Und dieser bösartige Bericht war der natürliche. It was the natural truth. Es war die natürliche Wahrheit. It is like if a woman, after praying, a husband and wife believe, after prayer they not believe. The woman not believe she is pregnant. For example. Glaubt das Ehepaar, dass sie ein Kind bekommen, dass sie schwanger sind. He said, you do not look at the natural, you look at the word of God. Und nach diesem Gebet, nach diesem Glauben, sollen wir nicht auf das Physische schauen, sondern auf Gottes Wort sollen wir schauen. You know, the 12 spies that Moses sent. Diese 12 Spione, die Mose geschickt hat. 10 of them look at the natural. 10 von ihnen haben auf das Natürliche Only geschaut. Two. Nur zwei. Joshua and Caleb. That could see in the spirit. Konnten im Geist sehen. And the 12, the 10 spoke of evil report. 10 haben etwas Bösartiges berichtet. If the Lord tells you that you have victory, wenn der Herr dir sagt, dass du den Sieg schon hast, that you know you are tormented, always seeing the spirit. Du solltest lernen, immer im Geist zu sehen. He said, you know, if a woman believes she is pregnant, deine Frau glaubt, dass sie schwanger ist, you no longer see the five senses. Don't allow the five senses to work. Lass nicht zu, dass die fünf Sinne dich kontrollieren. How does the five senses work? Wie kontrollieren dich die fünf Sinne? You know, not in the natural world, if a woman is pregnant, she will not have period. In der natürlichen Welt, wenn eine Frau schwanger ist, wird sie ihre Tage nicht mehr bekommen. Because the baby is growing. Weil das Kind da ist. And you see, in Christ's kingdom, aber im Königreich von Christus, that period does not matter. Diese, I don't know if you understand. Ihre Tagesform, diese, oh, Daddy, thank you. Let me just quickly just give you. Ist kein Hindernis für Gott. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you are not, you know. You no longer look at what is outside. Schaust nicht mehr auf das, was äußerlich ist. You no longer look at what you see. Schaust nicht mehr auf das, was you du see siehst. The word of God. Du siehst Gottes Wort. If you want, your period or whatever is coming every month, auch wenn eine Periode kommt, don't abort the miracle. Don't abort the victory. Entwurzle und treibe die. You see, don't. I'm saying this. I'm saying it because there are others that will listen to the message in anywhere. Praise the Lord. Hallelujah. So that they will know how faith works. Wir müssen wissen, wie der Glaube funktioniert. You know, if a woman, Daddy, thank you. There are lot of things that God's children they don't know. Es gibt viele Dinge, die wir Kinder Gottes nicht wissen. How to be pregnant of miracle. Wie wir schwanger sind mit Wundern. Don't how to be pregnant of our blessing. Wie wir schwanger sind mit unserem Segen. If you believe God have done it, wenn wir glauben, dass Gott es getan hat, you take your eyes away from the natural. Dann nehmen wir unsere Augen weg von dem natürlichen. Because the natural way cannot give it to you. Denn die natürlichen Wege werden es dir nicht geben. The natural system cannot give it to you. Das natürliche System kann es dir nicht geben. It's only God's system that can bring it out. Von Gott kann es dir offenbaren, kann es dir geben. You are to rest. Du sollst dich ausruhen. You rest in the word of God. Auf you, Gottes Wort aus. You rest in the truth. Du ruhst dich auf der Wahrheit. How do you rest in the truth? Wie tust du das? By seeing the word, the truth only. Nur die Wahrheit allein. Don't mix it with the natural. Vermisch es nicht mit dem natürlichen. You know, if a woman says she's pregnant, eine Frau sagt, dass sie the schwanger next month, if she sees his period, wenn sie am nächsten Tag period, she will say, oh, it is not work. Ihre Periode trägt, can you get it? Sagt sie, es hat nicht funktioniert. Immediately she will say, okay, maybe next month. Ja, dann vielleicht nächstes Mal. Then next month, it did not work. Aber dann funktioniert es wieder then, nicht. Then the next month, it did not work. You know, you, there is the spirit control outside, and the spirit does not need outside to work. Der Geist kontrolliert das Physische und der Geist, das Geistliche braucht nicht das Physische, um zu funktionieren. You see, it doesn't need. There was a time the Lord asked me if I still wanted to have baby. Eine Zeit, wo der Herr mich gefragt hat, ob ich immer noch Kinder haben möchte. Then I was about to say no because of this or that. He said no, he doesn't need those things. Und ich habe angefangen daran zu zweifeln, weil ich mir dachte, wegen vielen Kriterien. Aber der hat gesagt, das ist nicht wichtig, ich brauche das nicht. What about this? He said, I don't need those things. Du brauchst die Dinge nicht. If you can remember Abraham's body. Abrahams Körper. If you can remember Sarah's body. Sarahs Körper. Abraham, Sarah was no longer having period. Sarah hat ihre Tage schon bekommen. You know, who can get it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, when God is at work, wenn Gott am Werk understand ist, how he functions. Verstehen, wie if er not, funktioniert. You will be, it is going to be hope for you and not faith. Sonst wirst du immer nur von Hoffnung zu Hoffnung. It is hope upon hope. Hoffnung, you will Hoffnung. Be hoping and du hoping. Hoffen und next hoffen. Month, I hope it will go. The ich other hoffe, month, I hope hoffe, the other, you know, you go, like if you have, there are a lot of examples. Praise the Lord. Because of time, maybe next week we'll talk about on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please let us see Christ alone. Lass uns Christus allein sehen. I know how he works. Und wissen, wie er funktioniert. Faith is not what you see. Der Glaube ist nicht das, was du siehst. Faith is real. Der Glaube ist etwas Wahrhaftiges. Evidence of things not seen. Es ist eine Tatsache. It did not see evidence of things that does not exist. Es ist eine Tatsache von etwas, was it wirklich is, existiert. It is existing. Es existiert. But the natural man cannot see. Ein natürlicher Mensch kann es nicht sehen. Can you get it? Faith is the natural man cannot see it. Der natürliche Mensch kann den Glauben sehen. That does not mean you cannot see. Aber es heißt nicht, dass du es nicht sehen kannst. Du kannst sehen. Christ. Du kannst Christus sehen. Praise the Lord. Halleluja. We continue from there on Sunday. Amen. Amen.